und sie sind Diener von diesem Stuhl geworden, sollen wir unsere Trauer ihnen darlegen, oder sollen wir sagen, wie Yusuf a.s. gesagt hat, meine Traurigkeit und meine Sorge, so sinngemäß übersetzt, ist nur allein zu Allah gewidmet. Nur Allah kann mir helfen, deswegen suche ich auch meine Zuflucht bei Allah. Deshalb die größte Sorge, dass das Herz weich macht und Schmerzen zufügt, die Lage, und was mit den Muslimen heute passiert sind und diese Stufe, die sie mal erreicht haben, und ihre Werte der Muslime früher angesehen von allen Ecken dieser Erde. Aber die Lage der Muslime heute ist zu bedauern reicht nicht. Wir wissen nicht mal, über was wir sprechen sollen. Oder über was sollen wir eigentlich reden? Was gibt es zu reden eigentlich? Weil die ständige Traurigkeit auf die Augen der Muslime, das heißt die Tränen, das Vergießen der Tränen, das von Zeit zu Zeit, und wir sehen die Schlachtung der Muslime, die Schlachtung der Menschen, der Muslime, und die Nachrichten, die wir ständig sehen im Fernsehen oder die wir im Radio mitbekommen, macht das Herz irgendwann stumpf. Die Lage, dieses Beispiel eines Kranken, das Beispiel eines Kranken, er ist in Endstation der Krankheit angelangt und da helfen auch nicht mehr die Medizin, die er vorher genommen hat. Jetzt braucht er Elektroschocks. Das heißt, eine größere Bewegung, eine größere Medizin oder eine größere Mittel, damit die Ummarsch aufsteht. Deswegen, wir sehen der gesegnete Ort, die Moschee Al-Aqsa, in welche Händen, in welcher Situation, in was für eine Lage befinden sich die Menschen dort um Aqsa und die Aqsa-Moschee. Und wir sehen die Schlachtung der Muslime tagtäglich. Und wenn wir Wirkung bekommen davon, dann ist es nur am Anfang so. Wir steuern mit so, mit den wir werden sentimental. Und das ist so eine kurze Welle, die uns so erreicht, dass wir Traurigkeit zeigen. Aber letztendlich, subhanallah, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, ist alles wieder normal. Und was ist der Beweis? Das sollen wir in unser eigenes Leben schauen. Jetzt haben wir alle gesehen, was in Al-Aqsa passiert ist. Und wir leben in einer offenen Welt. Heute ist alles in den Medien. Man hat Internet. Und wir wissen, wir brauchen nicht darüber zu schweigen. Wir wissen, was unter der Aqsa-Moschee passiert. Unten wird Erde entfernt. Es wird gegraben, damit die Moschee auf zerbrochenem oder auf brechbarem Boden steht. Und diese gewaltige Al-Aqsa ist für uns wertvoll, nicht weil es Al-Aqsa ist, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dort gebetet hat. Und so war die erste Qibla der Muslime, die erste Gebetsrichtung der Muslime. Ayat sind runtergekommen zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah lobpreiste diesen Ort. Warum? Weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Moschee wurde als erstes gebaut? Er sagt, 40 Jahre stehen sie im Unterschied. Erstmal war Mekka die Kaaba und dann wurde Al-Aqsa gebaut. Und dann wurde, dann hat der Prophet, dann wurden sie weiter, dann wurde der Prophet weiter gefragt, wie lange lag dazwischen die Zeitepoche, die Zeitdistanz, er meinte 40 Jahre. 40 Jahre später, Al-Masjid al-Aqsa wurde später gebaut. Und das Gebet darin ist 500-fach höher gestuft als das normale Gebet woanders, außer Mekka und Medina. Jetzt stellt euch mal vor, von jetzt, von Schara, von Gesetzgebung, er sagt, wir dürfen keine anderen Moscheen besuchen oder I'tikaf machen in den Moscheen, außer in den Moscheen, die neben uns sind. Das heißt, sprich, wir dürfen nicht heute eine Linie machen und dass wir heute verreisen, zum Beispiel Moschee X in Jordanien oder Moschee X in Westdeutschland, dass wir dort I'tikaf machen, das ist nicht erlaubt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, und das ist eine Meinung der Gelehrten, wir sagen, man darf Moscheen besuchen, nur diese drei. Und davon Mekka, Medina und Al-Aqsa. Man darf nur diese Orte sozusagen pilgern, in Anführungsstrichen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Moschee wertvoll gemacht, hat Vorzüge genannt über diese Moschee. Und von dort ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Himmel emporgestiegen und hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn dort, wie wir wissen, in dieser Nacht oder in dieser Himmelsfahrt hat Rasulullah, der Gesandte Allah alayhi salatu wassalam, ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala gehabt. Dass wir verstehen, das ist nicht jetzt eine schöne Geschichte, die wir jetzt erzählen, dass wir so voll, so eine tolle Story haben. Nein, es geht darum, dass wir das hören und wissen, das ist ein Bestandteil unserer Aqidah. Wie zu verstehen, wie wir gerade genannt haben, dass von dort an sind viele Ahkam rausgekommen, viele Gesetzgebungen im Islam, wie zum Beispiel hat Rasulullah Allah gesehen, hat er ihn nicht gesehen, er hat die Hölle und das Paradies gesehen, das sind alles, das Gebet, das sind alles Dinge, die gehören zur Aqidah. Ibn Abbas, er sagte, dass dieses Land, was von Allah gesegnet worden ist, ist Palästina und Scham. Scham. Und wir haben nur diese drei heiligen Städte. Und zu diesen Städten wurden Propheten geschickt. Und die Gelehrten haben As-Sura, Wattin und Zaytun. Wattin sind die Feigen, Zaytun sind die Oliven. Und die einige Tafsir ist, wird gesagt, dass der eine soll Isa alayhi salam sein in Philistin und Rasulullah alayhi salatu wassalam in Mekka. Weil darin wachsen Oliven. Feigen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zuordnung ist, aber so war das jetzt im Kontext. Deswegen, ganz einfach zu verstehen, schlussfolgernd, dass diese Verantwortung gehört allen Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Muslime verantwortlich gemacht, egal eine Jama'a, eine Gemeinde, oder ein Land, oder eine Nation, oder die gesamte Ummah, oder die Regierung. Wir sind verantwortlich alle, ob jung, ob alt, ob klein, ob groß. Alle sind verantwortlich alle Muslime sind verantwortlich für diese, für diese Gebetsstätte. Al-Aqsa. Jetzt erinnert euch an die Geschichte. Subhanallah. Jetzt erinnert euch die Geschichte in Afghanistan, wo einige junge Leute, Shabab, mit einem gesunden Herz, wollten die Götzen kaputt machen, diese Buddha-Götzen. Was ist passiert? Die ganze Welt hat gebetet. Was? Ihr zerstört Kunst. Wie kann es sein? Sogar Shayatin von Gelehrten, Satane von Gelehrten, Gelehrten nennen, haben auch sogar dagegen gesprochen und sagte, das darf nicht sein, das ist gegen die Menschenrechte und das ist gegen der Weltfrieden und das haben sogar einige Gelehrten, die sich Gelehrten Anführungsstrichen, wir sagen Gelehrten, damit ihr wisst, von welcher Seite das kommt. Und Subhanallah, das waren Menschen, die haben sich niedergeworfen. Er sagt, das ist Naturschutz, das ist Kunst, das ist etwas, was man schützen soll. So haben sie begründet, so hat die ganze Welt gesprochen. Und Palästina, die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in der Moschee, wo der Prophet gebetet hat, da sollen wir sagen, egal, da schweigen die Gelehrten, da schweigen alle. Die beschweren, einige beschweren sich, dass die Götzen zerstört werden, aber sie beschweren sich nicht, dass die Moschee von Palästina gewollt zum Sturz gebracht. Sie wollen die Moschee zum Stürzen wollen. Indem sie unter der Moschee bohren und ausgraben und Erde beseitigen, damit der Boden weicher wird, damit die Moschee einstürzt, damit das heißt, ja, es ist von alleine passiert. Und wieso spricht da keiner? Wieso beschwert da? Aber das ist nicht das erste Mal, dass die Kreuzritter 88 Jahre besetzen die Palästina. Und Salah ad-Din, möge Allah sich ihn erbarmen und Männer wie ihn wieder hervorbringen. Salah ad-Din befreite diese Erde von dem Schmutz, von diesen Übeltätern, die Unheil gestiftet haben in Palästina. Er begriff, Salah ad-Din, möge Allah sich ihn erbarmen, verstand, dass das eine Verantwortung auch für ihn, obwohl er nicht aus dieser Umgebung stammt. Aber doch, er war verantwortlich dafür, weil er Muslim war. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil Allah und sein Prophet diese Städte als heilig gesprochen hat. Und deswegen, meine liebe Brüder, lesen wir die Geschichte des Islams. Lass uns damit uns bilden, damit wir verstehen, wo die Umma war. Und das bringt Ehre in unsere Herzen. In Zeit des Propheten, von da an bis jetzt, lass uns die Geschichte. Und das ist der Monat von Shawwal. In diesem Monat, zwei Schlachten sind hier gefallen. Sehr wichtig für die islamische Geschichte. Wir müssen diese zwei Geschichten, diese zwei Schlachten lernen und daraus Nutzen ziehen. Es ist zu vergleichen mit der Lage heute in Palästina jetzt, auf Bezug auf Palästina. Shawwal, in diesem Monat, in dem wir uns jetzt befinden, islamischer Kalender. Zwei Schlachten. Und was ziehen wir aus diesem Schlacht von Uhud? In Shawwal war die Schlacht. Und wir sehen heute, was mit Aqsa passiert. Man kann viele Vergleiche ziehen. Das ist erstmal, wir müssen verstehen, die Gesetze. Die Gesetze, womit Allah richtet. Womit Allah kontrolliert dieses Universum. Der Koran Es gibt eine Sure, sie beschäftigt sich nur mit den Schlachten. Ali Imran, als Beispiel, Uhud, die Schlacht von Uhud, beschreibt, und darin sind Nutzen zu ziehen und auch Lehren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erinnert uns mit dieser Sura und rezitiert sie bis zu seinem Tod. Sura al-Bara'a, Sura al-Tawba. Diese Sura spricht über die Schlacht von Tabuk. Sura al-Anfal, Sura al-Badr, Schlacht von Badr. Und Sura Muhammad Ahzab, so wie ich ihn verstanden habe. Und in diese Schlachten, wieso hat uns Allah diese Geschichten und nicht irgendwelche Suren, große Suren, wichtige Suren, die voll mit Ahkam, mit Gesetzgebung sind, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala damit unterrichtet. Und heute die Umma spricht nicht darüber, versucht das zu verdrängen. Und subhanallah, hier sagen die Sahaba, wir lernen unsere Kinder die Geschichten, das Schlachten, so wie der Prophet uns den Koran, so wie wir unsere Kinder auch die Koranverse beibrachten. Die Geschichte des Propheten heißt die Sira des Propheten, jetzt schaut mal, gehen wir zurück. Wie war Allah subhanahu wa ta'ala seine Hilfe mit den Muslime gegen die Schlachten, gegen die Feinde, die das Licht dieses Glaubens erlöschen möchten? Und wie oft waren die Niederlagen? Und wenn wir sehen, subhanallah, meine liebe Brüder, wenn wir sehen, die Siege waren viel mehr als die Verluste. Wir sehen immer, dass der Ausgang war immer mit den Gottesfürchtigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wie viele Jahre waren die Muslime unter der tatarischen Herrschaft? Und zum Schluss schickte Allah subhanahu wa ta'ala jemand, der die Ummah befreite aus dieser Erniedrigung. Genauso wie wir vorhin berichtet haben, Salah ad-Din al-Ayyubi in Palästina. 88 Jahre herrschten die Kreuzritter. Und Allah subhanahu wa ta'ala schickte einen Mann und er befreite. Bedingung ist, meine liebe Brüder, dass wir gottesfürchtig sind, dass wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, dass wir unsere Religion richtig lernen, von richtigen Quellen. Wie manche sagen, ich mache Dua, Dua ist von Islam. Aber der Islam verlangt von dir, der Islam schickt Männer schon und ich bin zu Hause, mache Dua, das genügt. Nein, Wallahi, du hast Islam falsch verstanden und du hast ein Problem mit deinem Glaubensgrundsatz. Oder mit deinem Glaubensgrundsatz. Und hast du schon mal Dua gemacht in Uhud, und hat Dua gemacht in Badr, und hat Dua gemacht in Ghazwat al-Ahzab, in der Schlacht von Ahzab. Er hat dort Dua gemacht, aber wo? Im Schlachtfeld. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als Beweis, Allah sagt, als ihr Zuflucht bei mir suchtet, bei Allah, so habe ich euch mit 5000 Engel gestärkt, subhanallah. Der Dua, meine Brüder, hört genau zu, der Dua vervollständigt das, was du vorhast. Der Dua ist nicht allein, der Dua ist sozusagen der I-Punkt auf dem I. So. Das heißt, damit beendest du das, indem du was vorhast. Indem man geht, man tut etwas, man benutzt seinen Körper, man benutzt die Asbab, die Mittel, aber dabei musst du Dua machen, damit die Sache vervollständigt wird. So hat das als Beispiel gegeben. Die Mittel, und nehmen wir die Mittel, die Pflicht, die Mittel zu nehmen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Himmel und Erde geschaffen. Diese Himmel und Erde ist ein System von Asbab, von Mitteln, die Allah dir zur Verfügung gestellt hat. Du sollst nicht, deine Überzeugung soll nicht auf diese Asbab sein, auf diese Mittel, deine Überzeugung soll auf Allah subhanahu wa ta'ala sein, aber du nimmst diese Asbab mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Sabab weder dir Nutzen noch Schaden geben kann. Die Leute, die Entfernung der Muslime gegenüber Allah ist nicht zu vergleichen, wallahi. Er sagt, eine Sünde. Subhanallah, 40 Sahaba, sie waren diese Pfeil- und Bogenschützen. Sie haben nicht bewusst eine Sünde getan, sondern sie haben Ijtihad von sich gemacht Sie haben gemeint, sie müssen jetzt den Berg verlassen, in Schlacht von Uhud, weil die Feinde sind besiegt worden. Aber der Prophet hat gesagt, verlasst den Berg nicht unter egal welchen Umständen. Und sie haben das falsch verstanden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Schlacht sie verlieren lassen. Und heute, wie viele Gesetze, wie viele Gebote haben wir heute missachtet von Allah subhanahu wa ta'ala? Die Lage dieser Ummah, in was für einer Situation befinden wir uns? Wir wundern uns, dass diese Ummah diese Probleme, und dass wir diese Probleme heute haben, dass die Muslime überall geschlachtet werden, erniedrigt werden. Heute jeder Hund von jeder Ecke kommt und beschwert sich über irgendein Gebot von Allah und macht Allahs Gebote klein. Und wir nicken mit unserem Kopf und sagen, ja, das ist so, und ja, was soll man machen? Haben keiner da, der den Islam verteidigt, dabei verteidigt. Er beschrieb eine Geschichte, die passiert ist in Zeit der Sahaba, in einem Schlachtfeld. Und er beschreibt die Situation von dieser Geschichte, wo ich nicht weiß, welche Geschichte er jetzt genau gemeint hat. Ich glaube, es ist Uhud gewesen, dass er sagt, ihr wart in einer gewaltigen Versuchung, und die Erde bebt unter euch und ihr wart verzweifelt, aber sie nutzten die Mittel, sie machten Dua und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützte sie, indem er einen Engel schickte, die mit sie auf ihrer Seite kämpften und sie gewannen. Und sie haben diesen Dua gemacht, den der Sheikh gerade rezitiert. Der Prophet hat diesen Dua gemacht. Und Allah sein klarer Sieg, der für die Muslime bestimmt war. Und Allah sagt, gedenkt die Gnaden, die Allah über euch geschickt hatte. Und Allah sagt, wir schickten eine Armee, eine Herrscher, die ihr nicht saht, wie der Wind. Und Engel, die mit euch kämpften, sinngemäß übersetzt. Deswegen, Allah, sein Sieg und seine Hilfe kommt von da, wo wir nicht erwarten, aber sie ist da. Heute Al-Jihad der Verteidigung, nicht wie manche sagen, nein, nur Jihad von Dawah oder wir machen Jihad nur von Ilm. Ja, er sagt auch Jihad, indem du verteidigst deine Seele. Und hier kann keiner was dagegen sprechen, weil jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, das Problem der Muslime, aber es hat die Probleme der Muslime, wenn sie unterstützen Palästina finanziell, wenn so die Nachrichten gerade so ein Highlight, so alles so, wie hier letztens in Ramsar, dann siehst du, alle sind aktiv, unterstützen, und wenn nichts berichtet wird, dann die denken, na, da läuft ja nichts mehr. Aber subhanallah, die Lage wie damals ist immer noch genauso. Das ist ein Problem. Und das Gebet heute. Viele verrichten ihre Gebete nicht. Subhanallah. Umar radallahu anhu, er sagt, schützt euch mehr von euren Sünden und euren Missetaten, mehr als ihr euch vor euren Feinden in einem Schlachtfeld schützt. Weil er sagt, in einem Schlachtfeld, wenn ihr seid rein, Allah subhanahu wa ta'ala wird euch sowieso unterstützen und helfen. Das sind alles Mittel, die uns inshallah subhanahu wa ta'ala, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Sieg verhelfen wird, inshallah. Dass wir auch Leute Muslime von Nacht werden, dass wir aus der Schule der Nacht kommen. Das heißt, dass wir nachts aufstehen, beten und dass wir ein Diener, ein wahrhaftiger Diener von Allah subhanahu wa ta'ala werden. Weil da wird deine reine Absicht, da kommt sie zur Geltung. Da wird dein Ikhlas, da kannst du prüfen, ob du Ikhlas hast oder nicht. Weil das ist eine Tat, du brichst deinen Schlaf. Keiner sieht dich, du betest, hier kannst du dir gewiss sein, dass das eine Tat vollkommen für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und hier wird dich Allah stärken, dir Mut geben in deinem Herzen, dir stärken, Mut geben, dir Wissen geben, Wissen, von dem du kein Wissen vorhattest. Jetzt reden wir über das Internet und das Fernsehen. Deswegen beten wir diejenigen an, jeden, der durch das Internet Da'wah macht, und die Prediger, dass sie ständig die Umma wachhalten und ihnen sagen, was sie zu tun haben und wie sie sich schützen können vor Sünden und wie sie stärken können und was sind die Mittel und die Asbab, was sind die Mittel, die wir von nannten, die uns inshallah zum Sieg verhelfen werden, sind diese Mittel. Und jeder ist verpflichtet, jeder Prediger, jeder Da'ia ist verpflichtet, die Umma darin wachzuhalten. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah schickte von ihnen einen Propheten, der nicht schreibkundig war, der nicht lesen konnte, und er lehrte ihnen die Zeichen Allahs und brachte ihnen das Buch bei und erläuterte sie, yani die Muslime in seiner Zeit, die Sahaba. Und diese Läuterung brachte sie zu einer Stufe, sie änderte ihr Leben vollkommen. Er sagt, es ist verpflichtend, auch für uns hier die Muslime, dass wir auch die Nicht-Muslime klar machen, was in diesen Ländern wirklich passiert. Wallahi, viele wissen nicht. Weil viele werden betäubt von dem Fernseher oder vom Internet und ihnen wird eine falsche Story erzählt und gesagt, dass die Muslime sind Terroristen und sie töten unschuldige Menschen. Aber wallahi, wir sehen und bestätigen, dass genau das Gegenteil passiert. Und das müssen wir den Menschen inshallah klar machen.